Es ist 8 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Danny Hoppe, guten Morgen. Kurzarbeitergeld wird verlängert. Erste Musterklagen zum Fall Ischgl und das Wetter stürmisch und oft bewölkt. Das Kurzarbeitergeld wird verlängert von einem auf bis zu 2 Jahre. Darauf haben sich die Spitzen von Union und SPD gestern Abend geeinigt. Damit sollen trotz der Corona-Krise möglichst viele Jobs gesichert werden. Britta Krusenbaum hat die Infos dazu. Das ist noch nicht alles. Auch die Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Betriebe werden bis zum Jahresende verlängert. Sie wären eigentlich im August ausgelaufen. Für die Zuschüsse hatte der Bund 25 Milliarden Euro eingeplant. Außerdem bekommen gesetzlich Versicherte dieses Jahr wegen der Pandemie mehr Krankentage, um ihre Kinder betreuen zu können. Für Elternpaare soll das Kinderkrankengeld für je 5 weitere Tage gewährt werden, für Alleinerziehende für zusätzliche 10 Tage. Mehr Unterstützung bekommt auch, wer wegen Corona Angehörige pflegt oder Pflege neu organisieren muss. Pflegeunterstützungsgeld gibt es für bis zu 20 Arbeitstage. Bei der Ausbreitung des Coronavirus in Europa hat auch der Tourismusort Ischgl eine große Rolle gespielt. Jetzt droht ein juristisches Nachspiel. Ende September sollen erste Klagen von Opfern beim Landgericht Wien eingehen. Das haben österreichische Verbraucherschützer angekündigt. Mehr als 6000 Tirol-Urlauber hätten sich als Geschädigte gemeldet, darunter auch viele Deutsche. Von Ischgl aus sei das Virus in 45 Staaten getragen worden, weil die Verantwortlichen zu spät reagiert hätten, heißt es. In den USA haben die Republikaner ihren Parteitag fortgesetzt und wieder scharf in Richtung Demokraten geschossen. Von denen gibt es Spott für diesen Parteitag. Er sei eine alternative Realität. Das dort gemalte Bild ignoriere die Corona-Pandemie. Auf dem Parteitag sprach jetzt auch die First Lady. Sören Gies berichtet aus den USA. Fast eine halbe Stunde sprach Melania Trump. Im recht eng beieinander sitzenden und größtenteils unmaskierten Publikum waren unter anderem ihr Ehemann und Vizepräsident Mike Pence und Gattin. Die First Lady äußerte sich als erste recht ausführlich zur Coronavirus-Pandemie, bekundete den Betroffenen ihr Beileid und verzichtete im Gegensatz zu ihrem Gatten und auch ihrem Vorredner Außenminister Pompeo auf kontroverse Begriffe wie China-Seuche oder China-Virus. Schwerpunkt ihrer Rede war aber erwartungsgemäß die Herausstellung der angeblichen Errungenschaften ihres Mannes. Der NRW-Landtag beschäftigt sich am Vormittag in einer Aktuellen Stunde mit den steigenden Corona-Zahlen. CDU und FDP wollen vor allem darüber reden, wie Familien und Kinder besser vor Infektionen geschützt werden können, ohne ihre Lebensqualität unangemessen einzuschränken. SPD und Grüne wollen dagegen vor allem über die Corona-Teststrategie in NRW sprechen. Sie sehen hier ein Chaos. Es würde alles auf die Kommunen abgewälzt. Für Fußballfans ist es kaum vorstellbar, aber der 6-malige Weltfußballer Lionel Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen. Das hat der Verein bestätigt. Ein Grund für den Wechselwunsch soll laut Medien der neue Barca-Trainer Koeman sein. Als mögliche Interessenten gelten Manchester City, Juventus Turin, Paris Saint-Germain oder Inter Mailand. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Das Düsseldorf-Wetter. Stürmisch. Jetzt schon und später noch ein bisschen mehr. Ab dem Vormittag Sturmböen, Tempo 80. Und zwar bis heute Abend. Dazu Wolken, aber wohl trocken bei 20 Grad. Morgen wird's wärmer, 23 Grad, dazu aber wechselhaft mit Sonne und Schauern. Aktuell sind's 18 Grad. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Die längsten Staus um kurz nach 8. Brüsseler Straße stadteinwärts 3 Kilometer stockend wegen der Baustelle am Hertha-Dreieck. Mehr als 10 Minuten braucht ihr mehr. Münchner Straße vor dem Südring haben wir dabei. Wersten- und Witzelstraße stadteinwärts Siegburger und Oberbilker Allee. Da dauert es etwa eine Viertelstunde länger jeweils. Dann Dortmund-Köln, die A1 zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen, 3 Kilometer Stau, Viertelstunde drauf laut ADAC. Und die 46 Düsseldorf-Neuss zwischen Wersten und Neuss-Üdesheim zieht sich auch 4 Kilometer, 20 Minuten drauf. Ihr habt noch einen Stau oder Blitzer gesehen? Schickt sie uns als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0175 570 35 40. Der Antenne Düsseldorf Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Antenne Düsseldorf am Morgen. Hallo, Arne Klüh und Dennis Lieske sind hier. Thank you. Wir sind's, Antenne Düsseldorf, und das ist neu bei uns im Netz. Drei Menschen am Kaffeetisch. Ein OB-Kandidat und zwei Radiomoderatoren. Wir zwei nämlich, Dennis Liesk und Arne Klü. Wir haben 4 der 15 KandidatInnen ausführlich zum Talk getroffen. Die 4 mit den größten Chancen. Stefan Engstfeld von den Grünen gehört dazu. Das Ergebnis unseres kleinen Talks seht ihr online auf antennedüsseldorf.de. Und Auszüge hört ihr heute Morgen hier im Radio. Hier geht's jetzt um die gefährliche Verkehrssituation rund um die Bilker Kirche. Würden Sie sich denn da mal rantrauen? Klar. Oberbürgermeister. Ja, wir Grünen haben schon mehrfach Workshops hier gemacht, auch mit den Anwohnern und Anwohnern und mit Geschäftsleuten. Wir nennen das Bilker Kirsche, das Ding. Nein, und wir haben hier schon jetzt eine Planung aufgesetzt, wie das gehen soll. Und das muss verändert werden. Die Verkehrsführung hier in der Bilker Kirche ist einfach so nicht gut. Und da muss man ran und da werde ich auf jeden Fall rangehen. Was kann man denn da machen? Also so jetzt so grob, weil ich meine, es ist seit Jahren, traut sich da keiner richtig ran. Es wird immer von den Verkehrspolitikern immer so ein bisschen stiefmütterlich dann doch wieder zur Seite geschoben und dann ist die nächste Wahl. Also es ist nun mal eng. Autofahrer, die Fußgänger rennen auf die Straße, zweite Reihe parken, es gibt dort alles. Genau, zweite Reihe parken, ein Riesenärgernis übrigens in Düsseldorf, gerade für Radfahrerinnen und Radfahrer. Das ist wirklich dann gefährlich, da ist es dann nicht mehr sicher. Nein, man kann hier ein paar Sachen machen, Wegebeziehungen ändern. Mit den Schienen muss man echt mal gucken, ob man sowas hier braucht. Also man kann die Kirche jetzt im Bilker Dom ja nicht einfach umsetzen, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber es gibt schon von den Wegebeziehungen, was man tun kann. Aber finalisiert haben wir das auch noch nicht, weil wir halt zwei Workshops jetzt gemacht haben. Und da haben sich ja schon einige andere auch schon ein paar Zähnchen dran ausgebissen. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal einen Vorschlag final vor der Wahl nochmal vorlegen. So endgültig würden wir es machen. Da warten wir noch drauf, auf diesen Verkehrsentwurf zur Bilker Kirche. Kleiner kostenloser Reminder von uns, liebe Düsseldorfer Grüne. 7:50 gleich. Wir sprechen weiter und zwar über Engstfelds Forderungen. 5 Jahre kostenloser ÖPNV für alle Menschen hier in der Stadt, die ihr Auto abmelden. Gleich hier bei Antenne Düsseldorf. Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Ist meine Erde eine Scheibe, machst du sie wieder rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt, will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, we'll be right back. schönen guten Morgen am Mittwoch, 8.12 Uhr. Antenne Düsseldorf hat die vier aussichtsreichsten KandidatInnen für die OB-Wahl zum ausführlichen Gespräch getroffen. Diese Woche habt ihr bei uns die große Chance, sie kennenzulernen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und CDU-Kandidat Stefan Keller waren schon dran. Heute der Grüne, Stefan Engstfeld. Und ihn haben wir auch Begriffskärtchen ziehen lassen, zu denen er eine halbe Minute lang sagen durfte, was ihm dazu einfällt. E-Bikes. Ja. Ich habe E-Bikes gezogen. Ja, ich bin mit einem E-Bike unterwegs. Mein Wahlkampfmobil ist ein E-Bike, ein Soundbike. Ich finde es sehr toll, weil dort eine Anlage integriert ist. Und die Menschen können ja gerade nicht so viel in diesem Wahlkampf zu mir kommen. Wir haben wegen Corona keine großen Veranstaltungen. Wir müssen mehr Abstand halten. Und ich habe die Möglichkeit, mit meinem Soundbike, E-Bike durch die Stadt zu fahren. Ich kann überall anhalten. Das ist quasi ein mobiler Wahlkampfstand. Ich habe eine Mikrofonanlage, ich habe Musik. Ich kann mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und ich bin ansprechbar. Mich kann man ja einfach anhalten. Ich bin nicht abgeschlossen im Auto irgendwo im Raum, sondern ich fahre einfach rum. Zum Thema Gefahr, E-Bikes. Ich bin letztens angesprochen worden, es sei so gefährlich, es müsste verboten werden. Und die schlimmsten wären diejenigen, die ihre Kinder vorne reinsetzen und als Airbag missbrauchen würden. Also wie bei jedem, sage ich, bei Fortbewegungsmittel. Ich kenne auch Autofahrer und Autofahrerinnen, wo ich sagen würde, nimm denen den Führerschein weg. Die kommen mit ihrem Gerät da gerade nicht klar. Ich kenne auch Leute, die mit Tretroller hier fahren und teilweise zu dritt da drauf, wo ich auch sage, sag mal, habt ihr Fieber? Das geht so nicht. Ich kenne auch E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer, die, glaube ich, wo man denkt so, ah, du solltest nochmal überlegen, ob das das richtige Gerät ist. Ich glaube, das kann man nicht an E-Bikes jetzt festmachen. Das geht für alle. Ja, klar. Stefan Engstfeld, OB-Kandidat der Grünen. Das ganze Gespräch mit ihm gibt's online, auch als Video, auf antennedüsseldorf.de. Right now on the street of mine. living, so we turning up. Mittwoch. Antenne Düsseldorf ist hier. Noch 18 Tage sind es bis zum Tag, an dem Düsseldorf neu sortiert wird. Die Kommunalwahl steht an. Wir wählen neuen Stadtrat, neue Bezirksvertretungen und natürlich auch das höchste Amt der Stadt, den oder die OB. Ja, und die Zeiten, wo wir in Düsseldorf so ein Duell immer hatten, CDU gegen SPD, die sind vorbei. Ganz spannender Wahlkampf dieses Jahr mit 4 starken Kandidaten. Da kommt es natürlich auch auf viel Persönlichkeit an. Und die haben Dennis und ich versucht zu ergründen. Ja. In ausführlichen Gesprächen, heute ja Stefan Engstfeld von den Grünen, dem wir Begriffe vorgelegt haben, zu denen er dann lossprudeln durfte. Kirche. Ja, wir sind hier, ich gucke auf die Wilker Kirche, spielt im Stadtbild natürlich eine Rolle. Ich selber bin evangelisch, bin konfirmiert worden, habe wirklich da ein paar Jahre Jungschar, hieß das bei uns, betrieben. Hab dann in der Kirche, in der Tanzschule fern gelernt, klassisch zu tanzen, und habe das ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich irgendwann Kurse bei uns in der evangelischen Kirche gegeben, für Leute, die das nicht konnten, klassisch Disco Fox und so. Ich gehe nicht so oft in die Kirche, das ist richtig, aber ich habe schon ein Glaubensverständnis. Okay, das wollte er noch sagen. Okay. Nena! Ja, Nena, großer Fan, mit groß geworden, genauso wie Marius Müller-Westernhagen oder Bab und alles, war halt meine Zeit. Tolle Frau, Musik, die sie uns bis heute mitgegeben hat, toll. Ich kann immer noch zu 99 Luftballons, jede Textzeile und alles. Und Zukunft wird aus Mut gemacht, ist halt ein Motto, was ich auch habe. Findet es wunderschön, weil nur wenn wir mutig vorangehen, wenn man mutig ist, kann man hier eine Zukunft gestalten. Und gerade nach diesem Corona-Shutdown brauchen wir nicht Trübsal, ist alles schlimm genug, Fortuna ist abgestiegen, also nicht irgendwie immer nur nach unten gucken, sondern mutig nach vorne die Zukunft gestalten, und Nena ist auch wirklich eine mutige und starke Frau. Findet Stefan Engstfeld, OB-Kandidat der Grünen. Nach 8:30 hört ihr mehr von ihm, unter anderem erklärt er dann, warum Politiker nicht zu wenig verdienen dürfen, aus seiner Sicht. Ja, ja. Jetzt ist es 8:19 Uhr. Schönen guten Morgen, Antenne Düsseldorf, bei euch im Radio. Can't read my poker face. Schönen guten Morgen, 8:22 jetzt. Antenne Düsseldorf ist hier. Am Mittwoch, 26. August, heute vor genau einem halben Jahr, hat Corona NRW erreicht. Damals ist der erste Mensch hier positiv getestet worden und seitdem ist viel passiert. Viel Geld ist vernichtet worden, viele Arbeitsplätze leider auch, besonders in der Veranstaltungsbranche. Da sind die Umsätze teilweise um 100% zurückgegangen. 100%. Ja klar, ne? Seit März so gut wie alle Veranstaltungen abgeblasen, zumindest die großen. Die Eventbranche will das nicht auf sich sitzen lassen. Nein, die fordert mehr Unterstützung finanzieller Art von der Politik und geht deshalb heute Mittag hier bei uns auf die Straße. Es gibt eine Demo von der Rheinterrasse zum Landtag unter dem Motto Alarmstufe Rot. 500 Teilnehmer werden erwartet. Also wenn es da heute Mittag etwas voller sein wird, dann wisst ihr, woran es liegt. Weitere Nachrichten gleich bei Antenne Düsseldorf um 8:30. Öfter hin und weg. Dann steigen Sie ein bei der Rheinbahn. Denn wir fahren jetzt mehr für Sie. Abends, samstags, in die Nachbarschaft. Und beim Sparen ist auch mehr drin. Im ersten Monat 50% auf ausgewählte Abos. Bis maximal 40 Euro. Monatlich kündbar. Mehr unter mehr-rheinbahn.de. Qualität erleben, Fahrspaß genießen. Honda Center Düsseldorf. Zukunftsweisende und innovative Mobilität. Egal ob selbstladender Hybrid im CRV, Jazz oder Crosstar. Oder voll elektrisch im Honda e. Jetzt umsteigen und noch 3% Mehrwertsteuer sparen. Im Honda Center Düsseldorf. Automeile Hörweg. Motorräder und Automobile für Düsseldorf und ganz NRW. Schade, keine Kirmes dieses Jahr. Aber dafür Lebkuchen hatten Selbstverzieren im Rheinparkcenter Neuss. Jetzt Samstag von 13 bis 18 Uhr. Kommt ins Rheinparkcenter. Für alle Hygieneregeln ist bestens gesorgt. Das gibt's nur bei Höffner. Die Family and Friends Aktion mit 20% Rabatt auf Möbel und Küchen und zusätzlich sensationelle 25% on top in allen Abteilungen. Nur bis 1. September. Sparen Sie jetzt doppelt mit der Höffner Kundenkarte. Mehr Infos zu den Family and Friends Vorteilen unter höffner.de. Sie fahren gern und gut Auto. Sie sind kommunikativ. Sie haben ein freundliches Gemüt. Und Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann starten Sie jetzt durch als Chauffeur oder Chauffeurin bei Rheintaxi. Zertifizierte Schulung durch unsere Profi-Ausbilder inklusive. Infos im Internet unter rhein-taxi.de. Rheintaxi, auf die nette Tour. Der Aldi-Preis, Baby. Beste Qualität zum runden Preis. Jetzt wird glatt gespart. Diese Woche Laugenzopf mit Käse. 3 Stück für insgesamt nur 1 Euro. Und zusätzlich gibt es bis zum 31.12. ganze 3% auf den Einkauf. Das ist der Aldi-Preis, Baby. Jetzt bei Aldi Süd. Am Donnerstag wird Düsseldorf noch mehr Fashion-Metropole. H&M eröffnet sein neues Geschäft im grünen Köbogen 2 mit aktuellen Trends für Damen, Herren und Kinder sowie Divided und Beauty. Große Eröffnung um 11 Uhr mit vielen Highlights und exklusiven Angeboten für H&M-Member. Natürlich unter Einhaltung aller Covid-19-Auflagen. Bis dann bei H&M. Das ist Kai. Kai rettet täglich Leben, selbst wenn jemand 9 davon hat. Kai, du bist ein toller Tierarzt. Du musst nicht auch noch Gebrauchtwagen-Experte sein. Die Jahreswagen von Volkswagen. Mit Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. 0% Finanzierung sowie attraktiven Wartungs- und Inspektionspaketen. Jetzt im Volkswagen-Zentrum Düsseldorf. Volkswagen. Träumen wir nicht alle von mehr Zeit für uns? Da, schon schlafen sie. Mehr einrichten mit traumhaften Betten von Hardegg. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Jetzt mit kostenloser Lieferung und Montage. Mehr bei Hardegg und auf hardegg.de. Antenne Düsseldorf. Can't find it. Thought you were sent from up above. But you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone. When 8.30 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Charlotte Großer. Schönen guten Morgen. Das Kurzarbeitergeld wird bis Ende nächsten Jahres verlängert. Die Maskenpflicht an Düsseldorfer Schulen läuft gut. Und das Wetter ist und bleibt heute sehr windig. Das Kurzarbeitergeld wird bis Ende 2021 verlängert. Darauf haben sich die Spitzen von Union und SPD am Abend verständigt. Gesetzlich Versicherte bekommen dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie mehr Krankentage, um ihre Kinder betreuen zu können. Der NRW-Landtag beschäftigt sich am Vormittag in einer Aktuellen Stunde mit den steigenden Corona-Zahlen. SPD und Grüne wollen in erster Linie über die Corona-Teststrategie in NRW sprechen. Sie fordern eine einheitliche Linie. Seit 2 Wochen sitzen die Schüler an den weiterführenden Schulen auch hier in Düsseldorf mit Maske im Unterricht. Das klappe auch gut, haben wir vom Schuldezernenten erfahren. An mehreren Schulen in der Stadt hat man uns gesagt, dass oft auch Lehrer eine Maske tragen, selbst wenn sie eigentlich den ausreichenden Mindestabstand zu den Schülern einhalten, um sie abziehen zu können. Die Schüler hätten sich mittlerweile an das Maskentragen gewöhnt, Eltern hätten auf Elternabenden Verständnis gezeigt. Im Falle eines Wahlsiegs will der grüne OB-Kandidat Stefan Engstfeld einen kostenlosen ÖPNV für die Menschen in Düsseldorf. Und zwar dann, wenn diese Menschen ihr Auto abmelden. Engstfeld sagte im Interview, dass man Umsteigern vom Auto auf Bus und Bahn Anreize geben müsse. Der Anreiz ist nicht, wenn ich sage, ich melde mein Auto ab und dann kann ich ein Jahr kostenlos Bus und Bahn fahren, sondern ich glaube, man braucht einen ernsthaften, richtigen Anreiz. Und deswegen habe ich gesagt, 5 Jahre, das ist echt eine Menge Zeit. Wir haben das grob durchkalkuliert, das ist absolut finanzierbar. Nur für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und im Düsseldorfer Stadtgebiet wäre das. Von den aussichtsreichsten Kandidaten zur OB-Wahl hat Engstfeld damit den am weitesten gehenden Vorschlag zum Thema günstiger Nahverkehr. Amtsinhaber Thomas Geisel würde sich im Falle eines Sieges für das 365-Euro-Ticket für die Rheinbahn stark machen, also 1 Euro pro Tag. Infos zu allen 15 OB-Kandidaten gibt es bei uns im Netz auf antennedüsseldorf.de. Die Freibäder gehen nach diesem Wochenende in die Winterpause. Dafür können wir ab Montag wieder in allen 7 Düsseldorfer Hallenbädern schwimmen gehen. Bisher waren neben den Freibädern nur 3 Hallenbäder geöffnet. Mehr Infos dazu kommen von Antenne Düsseldorf-Reporterin Olga Thomashoff. Auch in den Hallenbädern sollen weiterhin die Corona-Regeln gelten. Plätze müssen vorher online reserviert und Mindestabstände müssen eingehalten werden. Zwischen den buchbaren Zeitslots werden die Bäder gereinigt und desinfiziert. Für die Düsseldorfer Freibäder dagegen endet die Saison. Nur das Lörricker Freibad bleibt bis zum 13. September offen. Am Unterbacher See will man den Badestrand bis Mitte, Ende September offen halten, je nach Wetterlage. So ein Sprecher auf Antenne Düsseldorf-Anfrage. Und das waren die Nachrichten mit Charlotte Großer. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Das Düsseldorf-Wetter. Ich glaube, im Unterbacher See oder im Freibad findest du heute keinen, außer die Frühschwimmer. Ja. Die sind schon raus aus dem Wasser. Danach wird es jetzt gleich noch ungemütlicher. Ein Sturmtief zieht auf und bringt Böen mit Tempo 80 oder mehr. Das Ganze bis 20 Uhr. Dazu viele Wolken, aber wohl kaum Regen bei 20 Grad. Morgen 23 Grad und ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern. Und aktuell hier bei uns in der Innenstadt 19 Grad. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Ganz Oberbilk ist wieder zu. Da kann man eigentlich nur sagen, wer da nicht lang muss, sollte das meiden. Siegburger Kölner Straße statt einwärts Oberbilker Allee. Kruppstraße und die ganzen Straßen dazwischen, an denen versucht wird, vorbeizuschleichen. Also da deutlich mehr Zeit mitbringen, genauso wie auf der Werstner- und Witzelstraße statt einwärts, Münchner Straße vor dem Südring und Brüsseler Straße vor der Baustelle am Hertha Dreieck. Dann haben wir die A1 Dortmund-Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen, 3 Kilometer Stau. 10 Minuten drauf laut ADAC, die 46 noch Wuppertal Richtung Heinsberg zwischen Eller und Neuss-Üdesheim, 4 Kilometer, 20 Minuten extra. Außerdem eine Meldung für Nutzer der Rheinbahn. Gibt eine Fahrzeugstörung im Bereich Kennedy-Dampffahrt Richtung Duisburg. Und das kann jetzt bis 9 Uhr zu Verspätungen kommen auf der 78 und der 79. Der Antenne Düsseldorf Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Schickt uns Staus oder Blitzer als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0175 570 35 40. Antenne Düsseldorf am Morgen. Stefan Engstfeld traut sich was. So steht es auf den Plakaten des OB-Kandidaten der Grünen. Und er hat sich ja schon früher was getraut. Genau, in Sachen Internet nämlich. Ich habe die erste Internetparty in Düsseldorf mitorganisiert und wirklich auch Leitungen gelegt. Da bin ich zu Elektro Konrad auf der Oststraße. Da muss man selber noch Kabel krimmen und so. Und habe da von Anfang an das begleitet und bin dann quasi diesen Schritt ins Netz 2.0, Twitter, Facebook, als es nicht nur Einbahnstraße und Homepage war, sondern interaktiv wurde, bin ich dann halt auch mitgegangen. Und heute mache ich auch ganz viele Sachen selber auf meinen Kanälen. Wir stellen euch den Mann, der erster grüner OB Düsseldorfs werden möchte, heute vor. Auch gleich nach Jonas Blue, Perfect Strangers. Ich bin Arne Klü. Ich bin Dennis Lietzke. Schönen guten Morgen. 8:55 haben wir jetzt am Mittwoch. You were looking at me like you wanted to stay. I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Schönen guten Morgen, wir sind's, Antenne Düsseldorf, und bei uns kriegt ihr diese Woche ganz ausführliche Eindrücke zu den OB-Kandidaten hier bei uns in der Stadt. Es gibt ja 4, denen Chancen eingeräumt werden. Und dank dem grünen Trend, vor allem in Großstädten gibt's diesen Trend ja, gehört auch Stefan Engstfeld dazu, der sich im Moment im Landtag engagiert für seine Partei, ist Mitglied. Und Dennis und ich haben ihn beim Interview gefragt, welche Rente hat er denn da eigentlich schon sicher? Das kommt drauf an, wie lange man natürlich Mitglied des Landtages war. Ich bin das jetzt 9 Jahre Abgeordneter. Aktuelle Zahl kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber es ist, glaube ich, so ungefähr wie Schuldirektor oder Gerichtspräsident in der Kategorie. Also ich werde jetzt keine numerische Zahl sagen, aber in der Kategorie bewegt sich das. Man braucht eine gewisse Höhe dieser Diät aber auch, weil was nicht passieren darf, ist ja, dass Menschen hingehen und weil man ein zu hohes Gehalt hat, nur wegen des Geldes in die Politik gehen oder in die Parlamente. Andererseits muss es so hoch sein, dass wir jede Korruptionsanfälligkeit auch verhindern. Also es bringt uns nichts, sage ich mal, 1.000 Euro jemanden als Abgeordneten zu bezahlen. Ich mache Gesetze und ich bin Volksvertreter und dann ist, sag ich mal, der Korruptionsanfall einfach zu groß. Deswegen muss man eine gesunde Mischung finden zwischen einer gewissen Höhe. Wir leisten auch sehr viel, wir arbeiten auch sehr viel. Aber es darf auch nicht zu hoch sein. Es muss irgendwie in Relation natürlich noch stehen. Und so wie die Diäten jetzt sind, glaube ich, ist das gelungen. Müssen Sie denn als Oberbürgermeister Geiselbußen hinnehmen? Ich glaube, es ist Pi mal Daumen fast dasselbe, das Gleiche. Also ich glaube, so viel tut sich das nicht. Ist aber auch nicht die relevante Kategorie für einen. Also, wenn man den Job wechselt, sucht man sich ja einen meistens, wo man vielleicht noch ein paar Euro mehr am Ende. Ich mache gerne Politik, ich liebe Politik, ich habe das große, große Glück gehabt, mein politisches Interesse, ich war Schülersprecher, ja, ich habe mich immer engagiert, von der evangelischen Kirchengemeinde bis bei Nichtregierungsorganisationen, ich war im Studierendenparlament, so, mich hat Politik immer interessiert, ich habe es an der Uni genommen als Studienfach. Ich habe als Mitarbeiter im Bundestag, im Landtag gearbeitet. Ich bin quasi von der zweiten Reihe in die erste gegangen. Und das ist mein Herzblut. Ja, Herzblut. Das ist doch schön, wenn das bei der Arbeit in Wallung kommt. Stefan Engstfeld, Geburtsort übrigens Duisburg. Wie es zu diesem Makel, sagen wir jetzt mal ganz gehässig, im Lebenslauf kommen konnte, klären wir gleich hier bei Antenne Düsseldorf in gut 2 Minuten. Hop in that window, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing about clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the neck, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodies. Klicktipp für euch um 8.43 Uhr gleich antennedüsseldorf.de, unsere Sonderseite zur Kommunalwahl. Da findet ihr zum Beispiel alle 15 OB-KandidatInnen und, sofern sie denn haben, einen Link zu deren Homepages. 4 KandidatInnen werden Chancen eingeräumt, die meisten Stimmen zu holen. Stefan Engstfeld von den Grünen ist einer davon. Und den haben wir getroffen, und zwar in der Frieda an der Bilker Kirche, damit ihr ihn besser kennenlernen könnt. Weiter geht's. Jetzt machen wir weiter mit Duisburg, ihrer Geburtsstadt. Ja. Aber wenn man sie so sieht, erstmal optisch und auch wenn man sie reden hört, könnte man so einen leicht nordischen Einschlag vermuten. Das hat mir letztens schon mal jemand gesagt. Aber sie wissen gar nicht, woher es kommt. Naja, ich sag mal so, also Duisburg, deswegen geboren, mal kurz zur Erklärung, weil A, kommt meine Mutter aus Duisburg. Und zweitens bin ich im Bethesda-Krankenhaus geboren, wie übrigens meine 6 Jahre ältere Schwester auch. Und da war der damalige Chefgynäkologe der beste Grundschulkumpel meines Vaters. Und der hat gesagt, wenn es soweit ist, kommst du bitte zu mir. Und die Kombination Mutter eh aus Duisburg und Kumpel, Grundschulkumpel, Chefgynäkologe hat es dazu gebracht, dass meine Schwester und ich beide in Duisburg geboren sind. Wir waren da aber nur eine Woche im Krankenhaus. Meine Großeltern haben in Duisburg gelebt, in Duisburg-Cooking, hatten ein Geschäft in der Innenstadt auf dem Sonnenwall, daher kommt das. Ihre Entscheidung war es nicht. Das ist, glaube ich, bei allen so. Liebe Grüße an die Kollegin Strack-Zimmermann. Das ist kein Verdienst, sondern da hat man, glaube ich, wenig Einfluss drauf, wo man das Licht der Welt erblickt. Das stimmt. Also der besondere Skandinavier, den sehen Sie in sich. Achso, das nordische Element kommt, glaube ich, daher. Ich habe eine Familienbande in der Tat nach Hamburg und Bremen, weil die Schwester meines Vaters hat einen großen Reederer aus Hamburg geheiratet. Und deswegen habe ich immer noch bis heute Kontakt und Familienbande nach wirklich Bremen und Bremerhaven und Hamburg. Und ich war auch als Kind sehr viel da Und ich habe Nordseeinseln immer geliebt. Ich war immer gerne Jüss, Baltrum und sowas. Also vielleicht ein bisschen daher. Aber ja, vielleicht. So kennen wir jetzt die ganze Familiengeschichte auf jeden Fall. Spannend ist ja aber auch was anderes. Seine Frau war jahrelang nah dran am jetzigen Oberbürgermeister, Thomas Geisel. War Chefsprecherin der Stadt, hat aber dann ja hingeworfen. Mhm. Und diese Brisanz klären wir gleich mit Stefan Engstfeld bei Antenne Düsseldorf. Ich hab tausendmal gehört, wir können werden, was wir wollen. Wir sind alle was Besonderes, doch unsere Gläser sind nie voll. Wir haben immer eine Antwort, ihr könnt uns fragen, was ihr wollt. Doch wenn es wirklich drauf ankommt, ist doch Schweigen unser Gold. Wann fangen wir zu leben an? Schauen immer zu den anderen und doch nie übern Tellerrand. Geduld ist für uns ein Fremdwort, das ich später googeln kann. Wir sind Individualisten und boosten uns bei Tinder hoch. Von einem Job in den nächsten suchen wir nach dem großen Los. Wann fangen wir zu kämpfen an? Jetzt ist es 9:12 und noch 18 Tage bis zur Wahl hier bei uns in der Stadt. Antenne Düsseldorf bereitet euch drauf vor. In dieser Woche, da kommen die 4 Personen bei uns ausführlich zu Wort, die gute Chancen haben, Oberbürgermeister zu werden. Stefan Engstfeld von den Grünen gehört dazu und seine Frau Kerstin Jeckel-Engstfeld war relativ zu Beginn der Amtszeit des aktuellen OBs, Thomas Geisel, oberste Stadtsprecherin. Das heißt, der Engstfeld, der kennt doch sicherlich pikante Details aus den Hinterzimmern im Rathaus, oder? Wir haben ein Level unter uns miteinander, wo ich sage, war ein anstrengender Tag, war echt ein beschissener Tag, super guter Tag, es war nervig und sag mal, bringst du jetzt Brot mit oder nicht? Und denk dran, die Waschmaschine muss noch ausgeräumt werden. Also so, wir sind beide, glaube ich, meine Frau auch, echt überzeugte Lokalpatrioten. Wir haben beide diese Stadt mögen die sehr gerne. Aber mich hat nie interessiert, was da genau, wie, wo war und andersrum auch. Also als ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender war und meine Frau jetzt Bildjournalistin war auf der Landesebene, also ich erzähle ja nicht, was im Koalitionsausschuss wir gerade beredet haben und die erzählt mir doch nicht, also das ist irrelevant, ja, was gerade die Bild gerade für eine Geschichte, eine Story macht. Und privates gut getrennt. Ja, das muss man, sonst geht das nicht, sonst wäre das unmöglich und meine Frau und ich kennen uns schon wesentlich länger, das wird immer ein bisschen kapriziert auf diese Zeit, aber wir kennen uns schon ewig Und nein, also... Dann erzähle ich Ihnen mal, wie es gewesen sein soll. Das jedenfalls, was Ihre Frau gesagt hat. Sie hat gesagt, sie fühlte sich ein bisschen ausgegrenzt, nicht mehr zum inneren Kreis rund um den Oberbürgermeister zugehörig. Und sie habe da auch nicht die Infos bekommen, die sie gebraucht hätte. Das ist das, was sie damals gesagt hat. Die Frage jetzt an Sie. Stellt sich ja immer die Frage, wie viele Leute weiht man ein und wie groß ist der Kreis, den man hat um sich herum. Wie würden Sie das denn machen als Oberbürgermeister? Also ich bin Teamplayer, schon ewig Handballer gewesen. Also ich kenne das aus dem Sport. Man kann sowas nur im Team machen. Das Einzelkämpfertum bringt einen am Ende des Tages nicht weiter. Und ich achte immer sehr darauf, dass ich mit gemischten Teams arbeite, also männlich-weiblich. Aber alle Entscheidungen, sowohl im Mandatsleben wie jetzt auch im Wahlkampf, sind auch immer mit dem Team, sage ich mal, unterlegt. Naja gut, also am Ende wäre er als OB natürlich das Gesicht dann der städtischen Politik. Weiß er aber wahrscheinlich auch. Ganz bestimmt. Stefan Engstfeld. Sein Vorschlag, 5 Jahre kostenloser ÖPNV für Düsseldorfer, die ihr Auto abmelden, ist gleich Thema nach 9 hier bei uns. Ich bin Dennis Lieske. Mein Name ist Arne Klüh. Guten Morgen. Düsseldorf am Morgen mit Arne Klü und Dennis Lieske für unsere Stadt. Noch nie war der Alltag außergewöhnlicher und Ihre Entscheidung für Audi mehr wert. Jetzt attraktive Leasing- und Finanzierungskonditionen sowie attraktives Servicepaket für ausgewählte Neuwagen sichern bei Ihrem teilnehmenden Audi-Partner. Träumen wir nicht alle von mehr Zeit für uns? Da, schon schlafen Sie.